بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter in unserer Reihe 200 Fragen und Antworten in der Aqida oder zur Aqida mit der 17. Frage: Was ist der Beweis für das Zeugnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah? Und subhanallah, diese Frage, und normalerweise kann man da den halben Koran reinpacken. Subhanallah, sogar wenn nicht den ganzen Koran. Und die ganze Himmel und die ganze Erde und alles, was darin ist. Denn all diese Sachen sind ein Beweis, dass es keinen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala für diejenigen, die Verstand besitzen. Das meinerseits. Er bringt hier natürlich aber einige Beweise aus dem Koran und diese genügen schon. Und wie gesagt, aus dem Koran kann man sehr viele Beweise bringen. Schauen wir mal, was für Beweise er bringt. Er sagt in der Surah Ali Imran, Vers 18: Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und ebenso bezeugen es die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen, der Wahrer, der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen, dem Allweisen. Hier sieht man eindeutig einen Beweis aus dem Koran, dass diese Shahada, oder dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und so bringt er auch den Vers aus Surat Muhammad, Vers 19. Wisse, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und solche Aussagen sehr oft. Oder in Surah Ali Imran, wieder Vers 62. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und in Surat Al-Mu'minin, Vers 91. Allah hat sich keinen Sohn genommen und keinen Gott gibt es neben ihm. Und das natürlich als Antwort für jene, die Allah subhanahu wa ta'ala einen Sohn oder eine Tochter zuschreiben. Das kann man an einer anderen Stelle mehr beschreiben. Hier ist das Wichtige: und es gibt keinen Gott neben ihm, dass er ein einziger ist. Ja, er hat keinen Sohn, er hat keine Tochter, er hat keine Ehefrau, er hat keinen Partner. Er ist ein einziger. Er besteht nicht aus 3, nicht aus 10, nicht aus 1000, sondern er ist ein einziger. Er ist nicht gleich wie die Menschen und die Menschen sind nicht gleich wie er. Und man kann ihn nicht vergleichen mit den Menschen, so kann man ihm auch nichts zuschreiben. Nein. Wie zum Beispiel der Sohn oder andere Partner. Und darum geht's ja. Das ist eine kurze Erklärung, inshallah ta'ala, dazu. Das kann man sehr weit, da kann man sehr ausweiten. Aber inshallah ta'ala ist das hier nicht der richtige Zeitpunkt. Deswegen machen wir mit dem letzten Beweis weiter, den er hier bringt. Er sagt in Surat, auch zur Surat al-Isra, Vers 42, sprich, wenn es neben ihm noch andere Götter gäbe, wie sie sagen, dann würden sie wahrlich nach einem Weg zum Besitzer des Thrones trachten. Und dieser Vers zeigt uns natürlich, dass, so einfach gesagt, wenn es noch andere Götter gäbe, dann würde es Streit geben, sozusagen. Und das würde eben nicht funktionieren. Das ist auch wieder eine Negierung eben, dass es noch andere Götter gibt, neben Allah. Die anderen waren eine Bestätigung, dass es Gott gibt und dass er ein einziger ist. Und diese sind die Ablehnung von der Mehrgötterei oder Götter neben ihm. Und das ist La ilaha illallah. La ilaha illallah besteht aus zwei Sachen. Das ist einmal Bestätigung und einmal Ablehnung. Und inshallah ta'ala werden wir dazu in den nächsten Punkten kommen. Barakallahu fikum, fajazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.